Kapitel 3. Im Herbst spürte er die Folgen des katastrophalen Sommers. Zwar stellten sich die Stammkunden wieder ein, doch kauften sie immer weniger. Der Grund hierfür war, dass sein Sortiment ärmer wurde, er nicht mehr flüssig genug war, es wie früher reich zu halten, reich in der Breite durch viele verschiedene Artikel und reich in der Tiefe durch unterschiedliches der gleichen Warenart. Ausgefallene Wünsche konnte er nicht erfüllen. Versuchte er's, trieb er ein Einzelstück auf, weil Ausgefallenes in die Regale zu legen er sich schon lange nicht mehr leisten konnte, war der Kunde schon in ein anderes Geschäft gelaufen. Er brauchte dringend mehr Geld für mehr und besser sortierte Ware, die er dann für noch mehr Geld würde verkaufen können, von dem er wiederum noch mehr und noch besser sortierte Ware. Aber das hatte er, fiel ihm ein, ja schon im Frühling vorgehabt. Und woher das Geld nehmen? Von seinen Ersparnissen hatten die viel zu langen Ferienreisen seiner Kunden nicht viel übrig gelassen. Immerhin, ein paar tausend Mark waren noch da. Er nahm die Hälfte, sie verschwand spurlos im Auf und Ab des Altweibersommers. Er nahm von der verbliebenen Hälfte nochmals die Hälfte, auch sie verschwand während der nun folgenden Regenperiode und ebenfalls spurlos. Es war nun Zeit, an seine Frau und seinen Sohn zu denken. Aber vielleicht hieß es mehr, an Frau und Kind zu denken, steckte er jetzt rücksichtslos auch noch den Rest ins Geschäft. Urplötzlich warf er sich erneut wie wild ins Zeug, änderte das Sortiment, erweiterte es, ging Risiken ein, die er eigentlich nicht mehr hätte eingehen dürfen, da für den Verlustfall die materielle Decke schon viel zu kurz war, beschloss, die im Sommer unterbrochenen Studien wieder aufzunehmen, machterweiterten Wissens vor seiner Aktivität zu spannen, wurde Fernschüler, bestellte und erhielt Kursus 26, Technik des Verkaufs, und Kursus 27, Verkaufsförderung, büffelte bis tief in die Nächte hinein. Da der Hausbesitzer die zentrale Heizung während der Nachtstunden drosselte, wogegen an sich nichts einzuwenden war, hockte er sich, als die Nächte kühler wurden, in die Küche, denn dort konnte er, indem er hin und wieder für eine Viertelstunde des Gasherdes Bratröhre entflammte und dann die Ofentür offen ließ, die zum Denken nötige Wärme erzeugen. Wenn er so am Küchentisch saß, es still war im ganzen Haus, er manchmal auf das Zischen der kleinen Gasflämmchen hörte, die karierte Decke seine Beine wärmte, das Licht der heruntergezogenen Lampe das Bedruckte in seinen Händen beschien, war er zufrieden wie schon lange nicht mehr. Dort las er Kapital, las er in der Tageszeitung die Leitartikel der Wirtschaftsjournalisten, hoffte, sie könnten auch ihn leiten, las er den ganzen dicken Wirtschaftsteil der dicken hamburgischen Wochenschrift, las er das Organ seines Verbandes, die Norddeutsche Einzelhandelszeitung, las er Schumpeters und Salins, der Klassiker Bücher, griff er schließlich zu des Asses Werk, zu John K. Galbraiths Beschreibung des modernsten, des atomzeitlichen Kapitalismus. Ihr Frühstück erweiterte er zum wirtschaftswissenschaftlichen Seminar. Bedürfnis war es ihm, das nächtlich gewonnene Wissen im Licht des Morgens bei dampfendem Kaffee seiner Frau mitzuteilen. Sie folgte ihm, auch wenn er sich manchmal im Geflecht schwer zu fassender Zusammenhänge verhedderte, mit großer Geduld, denn sie merkte, das Aussprechen nützte ihm. Durch Wiederkäuen des mit den Augen Verschlungenen drang er immer tiefer in die Materie ein, behielt die vergleichende Tabelle der europäischen Wachstumsraten im Kopf, stand bald auf Du und Du mit dem unaufhaltsam von Prozent zu Prozent emporschnellenden Bruttosozialprodukt, war in der Lage, deutsche Pro-Kopf-Einkommen vom Augenblick des Erhardtschen Befreiungsschlages bis zur Gegenwart fehlerlos abzuschnurren. Er begeisterte sich, berichtete von immer umfassenderen Fusionen der sowieso schon riesigen in der Landschaft, meldete aber auch Bedenken an, da es irgendwo eine Grenze zwischen erstrebenswerter Produktivitätssteigerung und abzulehnender, weil antimarktwirtschaftlicher Konzentration geben müsse, die zu überschreiten den Todesstoß für das Ganze bedeuten könne. Dass ihm, als einem Kleinen, zuerst der Gar ausgemacht würde, beeinflusse sein Urteil nicht. Er könne abstrahieren, nur nebenbei erwähne er das. Auch mit Fragen der Psychologie, ja sogar der tiefen Psychologie, ein Wort, das ihm, sprach er es aus, angenehme Schauer über den Rücken jagte, beschäftigte er sich. Soweit jedenfalls als tiefenpsychologisches in verkaufstechnisches hineinspielte, wo es, was ihm bisher leider unbekannt gewesen war, eine geradezu niederschmetternd einflussreiche Rolle spielen konnte. Es war nun möglich, in des Kunden Unterbewusstsein vorzustoßen, wo es am tiefsten, in Schichten zu operieren, welche dem Kunden selbst total unbekannt, aber dies nicht etwa, rief er triumphierend, um dem Mann oder der Frau einen an sich nicht vorhandenen Kaufwunsch einzuflößen, sondern, und das sei das ganz und gar Großartige an der Sache, um den immer latent vorhandenen, aber vielleicht einer fehlgeschlagenen Kindheit wegen unterdrückten Kaufwunsch freizusetzen, ihn den Wunsch zu erlösen aus unverdienter Gefangenschaft. Wer das beherrsche, der wisse, was Verbraucher noch wollen könnten, bevor sie es selber wüssten, und was das für ihren Umsatz bedeuten würde, das könne sie sich mit etwas Fantasie leicht ausmalen. Eine so durch Vortrag doppelt genossene Entdeckung stabilisierte ihn für den ganzen Tag. Sich bekannt zu machen, was die neuen Worte, die neuen Gedanken bedeuteten, wurde ihm wesentlich. Einige Gedankengänge konnte er rasch mitdenken. Entdeckte er, vertrauensvoll an der Hand der Gedanken gehend, hinter den komplizierten Formulierungen Vertrautes, Zusammenhänge, die er schon vorher, wenn auch schlichter, gewusst. Das galt zum Beispiel für die Absatzprognose, die Risikoanalyse, das Marketing, die handelsorientierte Konzeption, die Werbebotschaft, die Produktkampagne, die Verbraucherkampagne, den Full-Service, die Platzierungstechnik, die ökonomische Effizienz. Mit anderen Begriffen quälte er sich lange, so zum Beispiel mit der mathematischen Optimierung, dem Environment, dem quantitativen Entscheidungsproblem, der Gruppendynamik, dem Produktinitiator, der Rein- und Rausverkaufsargumentation, dem Flop, dem Displaymaterial, den Promotions, dem Point of Purchase. Große Schwierigkeiten bereitete es ihm schon, sich die Ausdrücke als Ausdrücke einzubläuen. Ein Heftchen, in das er alles, was ihm vor die Augen kam, notierte, war ihm da dienlich. Er lernte, wie er früher Vokabeln gelernt hatte, stur auswendig, lernte Wirtschaftsdeutsch, wie andere Türkisch lernten. Griffe klopfen sei nötig, erklärte er seiner Frau, die ihn manchmal abhören musste. Das müsse in Fleisch und Blut. Genau genommen, so eröffnete er ein Frühstücksgespräch an einem Novembermorgen, genau genommen unterscheide sich der Mensch vom Tier weniger durch sein Gelächter, als vielmehr durch seine Fähigkeit, über den Augenblick hinausdenken zu können. Und zwar sowohl vorwärts als auch rückwärts. Rückgewendet erblicke der Mensch bereits abgelaufene Jahrmillionen, die ihn langsam aber unaufhörlich aus seines Ursprungs ewigem Dunkel ins helle Licht der Gegenwart bugsiert hätten. Erkenne der Mensch die Vergangenheit als Tor zur Heimat seines Geschlechts, welches unübersehbare Kette von Generationen bereits über ihn selber, das vorläufig letzte Glied, hinausreiche. Die Väter und Vorväter hätten, was sie erfahren, bis in Hirn und Herz der Gegenwärtigen transportiert, und zwar einerseits biologisch, nämlich durch ständig sich bereichernde Gene, andererseits mit mechanischen Hilfsmitteln, dem Buchdruck zum Beispiel, noch früher durch die mündlich überlieferte Sage. An ihnen sei es nun, für Transit zu den Künftigen zu sorgen. Das Ganze ein lebendiger Strom. Wie auf diese Weise der Typus des zeitgenössischen Unternehmers sich gebildet, Generation auf Generation einmal Erobertes unverlierbar gemacht habe, durch materielles wie ideelles Erbe. Er beginne mit dem Frühkapitalisten, dem Pionier, den, wie alle Pioniere der Geschichte, Entschlossenheit, Kühnheit, Zähigkeit ausgezeichnet, welche Eigenschaften im Verbund mit noch nie dagewesenem Sinn für Werte ihn unwiderstehlich gemacht hätten. Dann nehme er den Hochkapitalisten, dessen Eigenschaften Unermüdlichkeit und Geschmeidigkeit gewesen seien, der sich mit geradezu manischer Besessenheit dem Konkurrenzkampf bis zur gegenseitigen Vernichtung verschrieben, dazu den Zeitfaktor als bestimmend entdeckt hätte. Eigentümer, Unternehmer, Väter des Fortschritts, gewaltige Männer seien das gewesen, wie aus Stein gehauen. Hingegen sei der Spätkapitalist, dieser Erfinder der Aktiengesellschaft, dieser Direktorunternehmer, als Spätling, wie der Name schon sage, eher risikoscheu gewesen, eher Bürokrat als Geschäftsmann, weniger eindrucksvoll als der frühe oder hohe Kapitalist, weil weniger persönlich, dafür aber umso mächtiger in institutioneller Hinsicht. Und heute? Er schließe mit einem Blick in die neokapitalistische Industrielandschaft der Gegenwart mit ihren AGs, KGs, AGKGs, GmbHs, Imperien, welche größer als das Karls des Fünften, in dem schon die Sonne nicht untergegangen, mit gigantischen Figuren, waren Sauriern, deren Schatten über ganze Kontinente fiele, Mächtige, in deren Schutz die Kleinen, Winzige wie er, sich zu befehlen hätten, wollten sie in Frieden wachsen und gedeihen. Worauf Schweigen herrschte am Frühstückstisch. Vorsichtig wendete sein Sohn nach längerer Pause ein, dass, soviel ihm aus der Biologie bekannt sei, die vorweltlichen Saurier, habe es sich um Kampfsaurier gehandelt, zwar sich gegenseitig zerfleischt, überwiegend aber gerade von Kleinlebewesen ernährt hätten, wie der heutige Wal. Und dass die Saurier außerdem, man wisse nicht so genau wie, aber ziemlich genau wann, plötzlich aus der Geschichte der Tierwelt verschwunden seien, geschichtlich gesehen von einem Tag auf den anderen, durch einen Schwanken der Erdachse, welches klimatische Revolution zur Folge gehabt, die Eiszeiten, durch ihre riesige Größe, welche sie vielleicht eines Tages unfähig gemacht, ihr eigenes Gewicht zu tragen, sodass sie bei kleinstem Stoß in sich zusammengebrochen. Was wisse er, weg jedenfalls seien sie gewesen, und zwar schlagartig. Auf die zornige Frage des Vaters, was er damit habe sagen wollen, er solle sich ruhig etwas deutlicher ausdrücken, gab der Sohn keine Antwort, verabschiedete sich vielmehr hastig, da er sich beeilen müsse, zur Schule zu kommen. »Wo der Junge das herhabe?« fragte der Drogist seine Frau. »Von ihm nicht!« Mit dem Lebensmittelhändler, dem Fotohändler, dem Tierhändler und dem Wirt sprach er diesmal über seine Studien nicht. Behielt sein Wissen für sich, besaß nun ein Geheimwissen, das Nacht für Nacht noch wuchs. Sollten sie selber sehen, wie sie fertig wurden. Es genügte ja, sich Mühe zu geben, etwas mehr als nötig zu leisten, sich noch einmal auf die Schulbank zu setzen, zu lernen. Jeder konnte das, vorausgesetzt, er wollte. Wer aber nicht wollte, dem würde schon heimgeleuchtet werden. Eines Tages, da war er ganz sicher, würden sie ihn fragen. Verlegen, weil sie selber auf den Trichter nicht gekommen waren, wie er denn das bloß gemacht habe, nämlich als Einziger wieder aufzusteigen, wo sie, durch die Bank alle in der Straße, immer nur abstiegen. Dann würde er es ihnen sagen. Vorher nicht. Ende November bat ihn der Direktor des Gymnasiums um ein Gespräch. Ein ernstes, wie er sagte. Da musste der Drogist hören, dass sein Sohn leider an der Fremdsprachenhürde scheitere, nun einmal kein Latein begreife, sehr schwach sei auch im Französischen. So ausgezeichnete Leistungen der Junge in den naturwissenschaftlichen Fächern auch erbringe, von denen der Direktor offensichtlich weniger hielt, so aussichtslos sei mit derartigem Rückstand im Sprachlichen sein Gesamtstand. Des Direktors Rat war, den Jungen nicht unnötig zu quälen, nicht durchzupauken, sondern in seines eigenen, des Jungen Interesse von der Schule zu nehmen. Ein großes chemisches Werk, nicht weiter als eine Bahnstunde von der Stadt entfernt, bot in einem Inserat, das der Drogist in der Samstagsausgabe seiner Zeitung fand, Chancen für junge Leute, die Laboranten werden wollten. Auf seine briefliche Anfrage antwortete ihm das Werk höflich und interessiert. Es würde, schrieb es, sogar die Ausbildung bezahlen, eine gründliche, dreijährige. Danach könne der junge Laborant, hätte er die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, gleich dableiben. Und dies für ein Anfangsgehalt von ungefähr 800 Mark. Anständig klinge das, sagte der Drogist zu seinem Sohn. Und dass man die Mitarbeiter, deren Ausbildung sicher nicht billig, dann auch am liebsten behalten wolle, sei schließlich einzusehen. Er nahm die Einladung, den Sohn doch einmal persönlich vorzustellen, an. Die ungeheure Ausdehnung des Werks, das er sich so groß nicht vorgestellt hatte, bedrückte ihn. Kirchturm hoch, manche Tanks. Unübersehbar, wohin das verschlungene System aus Röhren sich in Länge, Breite und Tiefe verlief. unbekannt, was es von wo aus zu welchem Zweck pumpte. Zeigte sich ein Mensch in eines schmalen Durchblicks Tiefe, wirkte er überflüssig. War kaum zu glauben, dass er so Ungeheures für sich selber geschaffen. Als ihr Schweigen schon zu lange dauerte, redete der Vater seinem Sohn, bei dem er ähnliche Gefühle vermutete, beschwichtigend zu. Gefühle, sagte er, seien bei dem Anblick solcher Werke nicht angebracht. Wer allerdings nicht imstande sei, so riesenhafte Formen strukturell zu durchschauen, den müsse diese Größe im Vergleich mit der eigenen Kleinheit niederdrücken, wenn nicht gar dämonisch erscheinen. In Wirklichkeit sei dieser Gigant so wenig unheimlich wie seine Drogerie. Aber während er sprach, merkte er, wie seine Worte ihn nicht einmal selber beruhigten. Auf dem Weg zum Verwaltungsgebäude, Trakt, hatte der Pförtner gesagt, ernüchterte ihn sein Sohn mit der Feststellung, dass es schön sein müsse, so etwas zu besitzen. Diese Möglichkeit hatte sich der Vater nie vorgestellt. Natürlich war die Frage, die an die Möglichkeit sich knüpfte, berechtigt. Eine AG sei dies, antwortete er. Aktionäre also seien die Besitzer. Viele? Das sei verschieden, wahrscheinlich ziemlich viele. So viele Leute wie hier arbeiteten? So viele sicher nicht. Oft halte einer die Mehrheit. Was das bedeute? Wer die Mehrheit der Aktien besitze, habe den größten Einfluss. Nicht die Manager? Die natürlich auch. Sie seien ja für Planung, Produktion und Absatz verantwortlich. Andererseits habe, wie gesagt, wer die Mehrheit halte, diesen Einfluss, sogar einen ausschlaggebenden eben auch. Das sei ein kompliziertes Zusammenspiel. Ob die Aktionäre auch zum Werk gehörten? Nein, meist nicht. Was sie denn dann so machten? Verschiedenes. Sie seien Aktionäre. Der Besitz einer Aktie oder mehrerer Aktien setze das dazu nötige Geld voraus. Mit Geld könne man Aktien an der Börse kaufen. Erben könne man auch welche. Ob sie auch Aktionäre sein könnten? Natürlich. Warum sie es dann nicht seien? Sein Aktienpaket sei immer das Geschäft gewesen. Da hinein habe er alles gesteckt. Es tue ihm leid. Er wolle nun einmal kein Drogist werden. Aber auf das Lernen hier freue er sich. Nachdem er den Vertrag unterzeichnet hatte, sie wieder in der Schlucht zwischen Trakten standen, durch die sie hereingekommen, lobte der Vater das Werk, sagte, es sehe großartig aus, sei keiner von den alten rußigen Backsteinkästen, nicht eigentlich mehr eine Fabrik zu nennen, sondern imposant, modern, heutig, des Sohnes seinem aller Lebensgefühl entsprechend. Die Arbeitsplätze seien luftig und angenehm, persönlich auch, die hygienischen Einrichtungen tadellos, besser könne es keiner zu Hause haben. Kurz, alles sei in Ordnung. Und er unterdrückte das unangenehme Gefühl, das ihn schon beim Betreten des Werks beschlichen, sich beim Gespräch mit des Werks Angestellten verstärkt hatte und bei der Besichtigung des künftigen Arbeitsplatzes seines Sohnes fast zur Gewissheit geworden war, nämlich das Gefühl, da würde der Junge bleiben müssen, da würde er nie mehr weg können. Wie sollte sein Sohn denn, wollte er später einmal etwas anderes machen, was er sich jetzt mit 16 nicht vorstellen konnte, jemals die Kosten der Ausbildung zurückzahlen können? Und er, so wie es stand, würde das Geld auch nicht aufbringen können. Während sie mit der Bahn zurückfuhren, schwiegen, ins Graue draußen starrten, er über seines jungen Zukunft nachdachte, war er fast sicher, ihn, der noch nicht wissen konnte, was er in diesem Augenblick wusste, verraten zu haben. Er sah seinen Sohn alt werden in diesem Werk, sah ihn heiraten mit Zuschuss aus der Werkskasse, sich möblieren mit Werkskredit, ihn Kinder haben, die in den Werkskindergarten gingen, mit anderen Werkskindern in der Werkswohnstadt die Schule besuchten, dann ins Werk genommen wurden, auf Kosten des Werks eine Ausbildung erhielten. Ihm wurde schlecht. Auf dem Klosett des Waggons musste er sich übergeben.